Meine Damen und Herren, ich werde die Schule in den biografischen Anfangsphasen näher behandeln. Dann müssen Sie das im Auge behalten, dass hier nicht um eine platte Analyse von gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen einer so spezifischen Individualität zu tun ist, sondern dass es Erklärungsgründe gibt, warum die einen sich so entscheiden und so entwickeln und die anderen anders. Deshalb ist nicht gesagt, woher es kommt, dass bei den meisten Mitgliedern des Frankfurter Instituts oder was es für Folgen hat, dass bei den meisten Mitgliedern des Frankfurter Instituts das väterliche Erbe relativ gut ist. Die sind nicht arm überwiegend. Man kann sogar sagen, sie sind begütert. Aber was bedeutet das schon? Es gibt Millionen von begüterten Menschen, die keine kritische Theorie entwickeln. Und vielleicht auch sogar in den ähnlichen Bildungszusammenhängen aufwachsen. Und gewiss hat es eine Bedeutung, dass der überwiegende Teil der großen Theoretiker der Frankfurter Schule in einem jüdischen Milieu aufwachsen. Keineswegs orthodox sind, keiner von ihnen, ob es Siegfried Krakauer ist, ob es Walter Benjamin ist und die anderen, sie wachsen nicht in orthodoxen Verhältnissen auf, aber doch auch in einem jüdischen Bildungsmilieu mit bestimmten Ritualen, die hineinwirken in ihre geistige Auseinandersetzung, die aber nie dazu führen, dass sie hier eine besondere Richtung bevorzugen, der Auseinandersetzung eben mit der jüdischen Tradition, mit der jüdischen Philosophie, wie eben Martin Buber und andere. Sie sind aber in diesem Zusammenhang zu sehen. Und es wäre völlig verfehlt, wollte man die jüdische geistige Tradition, die ja zu der europäischen Tradition insgesamt gehört. Wir können die intellektuelle Entwicklung in Europa überhaupt nicht von der jüdischen Tradition trennen, dass hier sich Schnittstellen zeigen zu dem, was eben die begüterten Juden darstellen, welche Bildungstraditionen sie aufnehmen und welche Erfahrungen sie machen. Und selbstverständlich spielt ein dritter Punkt hier in dieser Verbindung von Biografie und Geschichte eine Rolle. Die besondere Sensibilität dieser durch jüdische Familienverhältnisse bestimmten Menschen gegenüber Verletzungen der Würde und der Integrität der Menschen. Die Verletzungserfahrungen sind bei allen außerordentlich und sehr früh ausgeprägt. Aber auch hier könnte man jetzt nicht sagen, in Frankfurt der 20er Jahre gibt es keinen erkennbaren Antisemitismus. Und trotzdem, das, was Adorno beschreibt in den Minima Moralia, in einem Text, der sich bezieht auf Dinge, die so unmittelbar mit dem Antisemitismus, mit der Judenfeindschaft und der expliziten Vernichtungsaktion gegen Juden bezieht, dass das vorgeprägt ist in elementaren Alltagserfahrungen in der Schule. Ich darf Ihnen diese Stelle einmal vorlesen von Adorno in den Minima Moralia, also einer späteren Schrift unter dem Titel Überschrift Der böse Konrad. Er sagt hier, die Unterdrückung aller durch alle haben, so will es ihm zunächst im Rückblick Adorno erscheinen, lange vor der historischen Stunde des Faschismus bereits Kinder eingeübt, sagt Adorno, die schon mit Vornamen Horst und Jürgen und mit Nachnamen Bergenroth, Bojunga und Eckart hießen. Der Ausbruch des Dritten Reichs überraschte, sagt Adorno, mein politisches Urteil zwar, doch nicht meine unbewusste Angstbereitschaft. Oft kam es meinem törichten Entsetzen vor, als wäre der totale Staat eigens gegen mich erfunden worden, um mir doch noch das anzutun, wovon ich in meiner Kindheit seiner Vorwelt bis auf Weiteres dispensiert geblieben war. Die fünf Patrioten, die über einen einzelnen Kameraden herfielen, ihn verprügelten und ihn, als er beim Lehrer sich beklagte, als Klassenverräter diffamierten, sind es nicht die gleichen, die Gefangene folterten, um die Ausländer Lügen zu strafen, die sagten, dass jene gefoltert würden, deren Hallo kein Ende nahm, wenn der Primus versagte. Er war zeit seines Lebens Primus, hat also drei Klassen oder vier Klassen übersprungen, hat mit 17 Abitur gemacht, war immer der Beste, im Unterschied zu Horkheimer. Er sagte, haben Sie nicht grinsend und verlegen den jüdischen Schutzhäftling umstanden und sich mokiert, wenn er allzu ungeschickt sich aufzuhängen versuchte, die keinen richtigen Satz zustande brachten, aber jeden von mir zu lang fanden? Schafften Sie nicht die deutsche Literatur ab und ersetzten sie durch Ihr Schrifttum? Das ist eine Beschreibung der Situation Adornos in seiner Schulzeit, die nicht die glücklichste Zeit ist, die einfach gewesen ist. Und wie gesagt, es war nicht gegen den Juden oder den Halbjuden. Seine Mutter war nicht Jüdin, sein Vater war Jude. Es war nicht gegen den Juden gerichtet, sondern den Intellektuellen. Und diese Kombination Jude-Intellektueller wird dann zu einem Syndrom geschmiedet, in dem in der Tat Reichtum, Bankiers, Geld, Intellektualität und Judentum zu einer solchen Vorurteilskomplexheit zusammengedrängt wird, von der dann in der Tat auch die nichtjüdischen Intellektuellen alle betroffen sind. Das ist eine sehr frühe Erfahrung in einem Lebenszusammenhang Adornos, 1903 geboren in Frankfurt unter glücklichen Bedingungen, ein wohlsituiertes Elternhaus, dem es an nichts fehlte. Sein Vater, Wiesengrund, ein bekannter Weinhändler, Großhändler in, man kann sagen, internationalen Weinen. Diese Weinhandlung gab es seit 1822. Also ein jüdischer Gewerbebetrieb allerbesten Ansehens, der hier sich auch international also in dem europäischen Zusammenhang, einen Namen gemacht hatte, wovon der junge Adorno allerdings gar nichts erfährt und auch nichts wissen will. Im Unterschied zu Horkheimer, der diesen Betrieb sich ansieht, mit dem Vater sich auseinandersetzt über diesen Betrieb. Das heißt, Erfahrungen auch der Ernährungsgrundlage, wenn man so will, der Familie zur Kenntnis nimmt und sich mit den sozialen Verhältnissen auseinandersetzt. Vielleicht sind es die 8 Jahre Altersunterschied. 1895 Horkheimer geboren, 1903 Adorno. Vielleicht sind es auch die Erfahrungen, die der Weltkrieg gebracht hat. Adorno ist Junge von 10, 11 Jahren, als der Weltkrieg ausbricht. Horkheimer eben entsprechend älter. Aber es sind auch Milieus, Familienmilieus, die in ihrer Struktur ganz anders geprägt sind. Die Beziehung zur Mutter in beiden Fällen relativ gut. Beiden Fällen. Aber die Mutter von Adorno, eine Maria Calvelli Adorno della Piane, mit einem klangvollen Namen, vormals kaiserliche Hofopernsängerin, katholisch ihrer Religionszugehörigkeit nach und so weit die Ahnenforschung reicht, wohl zurückgehend auf ein Dogengeschlecht in Italien, was für diese Gesellschaft, das Geschlecht der Dogen von Genua, allerdings heruntergekommen, keine besondere Aufwertung war, aber immerhin für Adorno selbst eine blaublütige Herkunft von der Mutterseite. Die Vaterseite hätte ihn sowieso nicht interessiert, woher die kommt. Der Alexander Wiesengrund, Oskar Alexander Wiesengrund, stand im Hintergrund und hat sich auch nicht eingemischt in die Erziehungsfragen, die jetzt übernommen wurden von der Mutter und einer nicht verheirateten Tante. Von diesen zwei Frauen ist er betreut, erzogen, gebildet worden. Diese Tante war Pianistin. Und das sind nun die prägenden ersten Erfahrungen für Adorno, Notenblätter umblättern auf dem Klavier. Bevor er, die früheste Erinnerung ist eigentlich das Notenblättern dieses Jungen für Tante und Mutter. Deshalb die musikalische Welt ist die erste prägende Erfahrungswelt für Adorno. Die musikalische Welt, was eben eine ästhetisch geschützte Welt ist. Eine machtgeschützte Welt, könnte man sagen. Oder eine machtgeschützte Innerlichkeit, frei von den Erfahrungen mit den Ängsten der Gesellschaft. Das gesellschaftliche Feld kommt für Adorno viel später in den Horizont seines Denkens als für Horkheimer. Gewiss schon, wie er nachträglich schreibt, in der Schule als eine gesellschaftliche Institution. Die Schulerfahrung und die bittere Schulerfahrung nicht, weil es ihm besonders schwer gefallen wäre, sondern weil es ihm besonders leicht fiel, ist er angegriffen worden. Eben als ein solcher Primus, den man dann wohl auch zu seinen Gunsten und als Entlastung der Lehrer möglichst dann in die höheren Klassen schob. Also nach oben transponierte, bis eben zu seinem Abitur. Deshalb schreibt er vielleicht, dass man diese geschützte Erfahrung ihm hier schon brechen wollte durch die Erfahrung von Minderheiten, die mit ihren komplizierten Sätzen, die offenkundig auch Wirklichkeit auszudrücken versuchen, so etwas wie eine Elite oder ein arrogantes Bewusstsein gegenüber den produzierten, die keinen Satz zustande bekamen. Im Übrigen, das war für Adorno immer eine Idiosynkrasie, gleichsam eine körperliche Abwehrreaktion, wenn einer gesagt hat, das ist zu kompliziert. Da wurde er richtig ausfällig und wütend. Und das kann man nur verstehen aus sehr frühen Kindheitserfahrungen. Der Vorschlag des Verlegers, ich habe das, glaube ich, schon einmal erwähnt, in Vereinigten Staaten, die Philosophie der neuen Musik einfacher zu schreiben, hat ihn zutiefst verletzt und hat eine solche Abwehrreaktion bei ihm bewirkt. Das ist das, was man dieses anti-intellektuelle Vorurteil nennen kann, von dem ja dann die Faschisten aller Schattierungen profitierten. Also 1903 in Frankfurt am Main geboren. Seine Mutter besteht darauf, dass der Name Wiesengrund Adorno eingetragen wird. Es liegt aber schon sehr früh in seiner Neigung, den Namen des Vaters nicht aus Gründen, sich zu schützen wegen der Assoziation mit Juden, sondern ich glaube auch aus einer tiefen Abneigung gegen seinen Vater, den er weder verstehen konnte, noch den er verstehen wollte, mit dem er eigentlich wenig zu tun hatte, diesen Namen Wiesengrund abzulegen. Die Konstruktion des Ästhetischen seiner Habilitationsschrift ist noch unter dem Namen Wiesengrund Adorno veröffentlicht worden. Später nimmt er nur dieses Theodor W. Und das W steht für Wiesengrund. Also nicht für Walter oder einen anderen Namen. Das Milieu in Frankfurt. Ich habe gesagt, es ist ein jüdisches Milieu, stärker geprägt von seinem Vater, aber es ist auch ein jüdisches intellektuellen Milieu. Leo Löwenthal, einer der Mitarbeiter, bewegt sich in Frankfurt, Siegfried Krakauer und andere um den Rabbiner Nobel, befinden sich viele, die nachdenken über Gott und die Welt, über die jüdischen Traditionen, über Christentum. Martin Buber hält sich hier auf. Es ist ein sehr lebendiges, intellektuelles Milieu. Und das bestimmt auch die 1914 neu gegründete und eröffnete Frankfurter Universität. Die Frankfurter Universität ist eine der liberalsten Universitäten der damaligen deutschen Kulturlandschaft, nicht behaftet mit den Traditionen der alten Universitäten, nicht behaftet mit dem Korporationswesen, mit den Burschenschaften und den Chors und diesen Traditionen. Ein sehr weltläufiges Universitätsgelände, ein sehr weltläufiges Studium an dieser Universität, an der Adorno sich 1921 einschreibt, also mit 18 Jahren, um das Studium der Philosophie, der Musikwissenschaft und der Psychologie aufzunehmen. nehmen. Hier sind große Lehrer tätig, Max Scheler, Paul Tillich, der große Theologe, hier wird Karl Mannheim, also sehr viele bedeutende liberale Lehrer, unter anderem auch jetzt der buchstäbliche Lehrer, akademische Lehrer von Horkheimer und Adorno, Hans Cornelius mit C geschrieben. Hans Cornelius wird in der Philosophiegeschichte weitgehend unterschätzt, nicht zuletzt dadurch, dass er die Ehre hatte, in Lenins Buch über den Empiriokritizismus, Materialismus und Empiriokritizismus als Flohknacker, als philosophischer Flohknacker denunziert zu werden. Lenin hatte damals wohl daran gedacht, ihn in die Tradition einer Schulphilosophie kantischer Herkunft einordnen zu können, indem nicht die Lebendigkeit der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit das Entscheidende ist, sondern die Bewahrung von Traditionsbeständen. Aber dieser Hans Cornelius ist alles andere als ein langweiliger Mensch gewesen. Er hat versucht, was damals nahe lag in den verschiedenen Kant- und Hegel-Renaissancen, Kant, die kantische Transzendentalphilosophie, empirisch zu begründen, also empirisch anzureichern. Aber die Verwandtschaft des beginnenden, aufgewachten Denkens Adornos zu Cornelius ist nicht sehr groß. Aber sie betrachten ihn als den akademischen Lehrer, und Horkheimer wird bei Hans Cornelius auch Assistent, 1925. Die eigentliche philosophische Auseinandersetzung orientiert sich an dem Denker, den ich bereits erwähnt habe, Edmund Husserl. Und das hat auch Gründe, bei denen jetzt Adorno sich das, was Horkheimer durch unmittelbare Erfahrung mitbekommt von der Gesellschaft, durch sehr strikte, immanente philosophische Spekulation aneignet. Das Programm Husserls in seinen logischen Untersuchungen, in seiner Phänomenologie besteht darin, ich habe es erwähnt, der Forderung nachzukommen zu den Sachen. Das heißt nach außen hin. Die herkömmliche Transzendentalphilosophie, so wie Kant es in der kopernikanischen Wende bezeichnet hat, besteht ja eher darin, die Welt ins Subjekt zurückzunehmen. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo etwas draußen bleibt. Das Ding an sich bleibt draußen. Aber die konkrete Erkenntnis- und Wahrnehmungswelt geht ins Subjekt zurück. Ich schreibe der Natur ihre Gesetze vor. Alles, was universalistisch ist, universell, Allgemeinbegriffe, kommt aus dem Subjekt, transzendentalen Subjekt. Aus diesem Gehäuse will die kantisch orientierte Phänomenologie ausbrechen, indem sie sagt, wir müssen zu den Gegenständen draußen, was kümmert es die Gegenstände, wie ich denke? Aber wie können wir Dinge wahrnehmen, erkennen und vor allen Dingen allgemeinen Begriffe von Dingen bilden, durch eine Form von Anschauung wahrnehmen. Nicht nur denken, denn der Idealismus besteht darin, die Wesensgehalte der Dinge durch Denken, durch eine durch ein absolutes Ich, durch ein denkendes Ich zu bekommen. Und so gibt es hier dieses Ding Noema, Ding Noema bei Husserl, an dem sich Adorno festbeißt. Das Ding Noema. Ding Noema bedeutet, hier ist ein Objekt, ein Ding, das in sich alles transzendiert, was bloße Wahrnehmung ist. Ich will auf das Wesen der Dinge, ich will nicht die einzelnen Dinge wahrnehmen. Was ist Rot seinem Wesen nach? Deshalb gibt es das Beispiel der Rotwahrnehmung. Wenn ich von Rot, also von, das ist eher Ding, nicht? Ding oder Rot, alles wegnehme, was die Raumzeitkoordinaten ausmacht, das Raumzeitliche, das Zufällige, das mit diesem verknüpft ist, dann nehme ich nur das Wesen Rot wahr. Ich abstrahiere gleichsam. Das nennt er die eidetische Reduktion. Die Reduktion auf das Eidos, auf das Wesentliche dieser einzelnen Dinge. Die Phänomenologie hat also das Programm in der freigesetzten Anschauung der Dingwelt gleichzeitig die Wesenheiten der Dinge zu begreifen. Das fasziniert Adorno, nach außen hin zu gehen zu den Dingen. Und gleichzeitig stößt er in seiner Dissertation, die nämlich über die Phänomenologie geht, also über Husserl, auf die prekäre Stellung des Dings. In der Philosophie Husserls kommt er gleichsam auf empirische Sozialforschung. Man kann das Ding nicht als allgemeinen Begriff verknüpfen, unmittelbar mit den Sinnen, sondern man muss denken in Bezug auf die Zusammenhänge und forschen in Bezug auf die einzelnen Dinge. Schon 1925, also mit dieser Arbeit, mit seiner Dissertation, mit seiner Doktorarbeit, versucht er, dieses Ding, Noema, die Ding-Problematik der Phänomenologie aufzusprengen. Die eidetische Reduktion ist es, an der er das Dilemma der phänomenologischen Forschung festmacht. Adorno steigt also in die Philosophie über die Musik ein und kommt über die Philosophie zu dem, was man empirische Sozialforschung nennt. Man könnte auch sagen, sein Lebensweg bis 1925 bis 30 wird in diesem Sinne immer erfahrungsbezogener, sowohl nach außen hin, wie auch nach innen, in die erkenntnistheoretischen Begriffsbildungen. Sie sehen daran, dass es ein ganz anderer Weg als der, den Adorno beschreitet. Sie treffen sich in Frankfurt und Adorno sucht auch den Kreis um Horkheimer auf, mit dem näheren Kontakt zu bekommen und zu kooperieren. Aber die Lebenswege und die Erkenntniswege sind bei beiden sehr verschieden. Der eine kommt von außen in die Philosophie, deshalb unterbricht er seine Schule, Horkheimer, und geht in die Lehre, nicht, wenn Sie die Schullaufbahn. Bei Adorno ist das völlig linear, die Schullaufbahn, Universitätslaufbahn bis hin zur Habilitation 1931. Eine vorherige Habilitationsschrift hat er nicht abgeliefert. Und es begegnen sich hier zwei Persönlichkeiten, die wohl gerade dadurch ihr Leben lang kooperieren, dass sie verschieden sind und verschieden bleiben. Das heißt, dieses Element der Dialektik in der Kooperation zeigt sich noch einmal in diesen Zweiergespann, bei diesen Dioskuren, die hier etwas Gemeinsames auf den Weg bringen wollen. Lassen Sie mich einen Augenblick noch verharren auf diesen primären Bildungsprozessen. Ich will dann die späteren Stufen der Entwicklung der Mitarbeiter des Frankfurter Instituts immer beziehen auf die Schriften und auf das, was sie gesagt haben. Für mich sind entscheidend die primären Prägungen. Ab 30 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich. Und nicht nur für das, hat ein großer, ich weiß nicht, Karl Kraus oder wer einmal gesagt, spätestens ab 30 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich. Die frühen Prägungen sind aber nicht Prägungen, die einfach in Vergessenheit geraten. Bestimmte Sensibilitäten, bestimmte Verletzungserfahrungen bleiben, bestimmte Ängste in der Biografie bleiben. Und wir können uns heute nicht mehr vorstellen, was das für Intellektuelle, jüdische Intellektuelle oder nicht jüdische Intellektuelle bedeutet, dass immer stärker in den 20er Jahren, selbst dort, wo es ein liberales Klima gab, die Menschen dazu neigen, Ersatzschuldige für die Misere zu finden, in der sie stecken, für die Inflation, für den Klassenwiderspruch zwischen Arm und Reich, die Sucht, jemanden zu finden, den man als innerstaatlichen Feind definieren kann, ist so beherrschend in dem auf den Faschismus hingehenden Klima, dass die Wahlprognosen nicht das einzige sind, die das Anwachsen dieser Bewegung bezeichnen, sondern die Alltagserfahrung. Ja, die Veränderung der Freunde. Hannah Arendt hat einmal gesagt, wie sich nach 1933 die Feinde verhielten, das wusste ich. Für mich war das Bestürzende, wie sich die Freunde verhielten nach 1933. Also wie in den alten Beziehungsgeflechten sich das Angstklima ausbreitet und welche Erfahrungen damit verknüpft sind, ist eine der bestimmenden Empfindungen, Erfahrungen, Angstbesetzungen der Intellektuellen, der kritischen Intellektuellen der 20er Jahre und besonders derjenigen, die identifiziert werden konnten mit Sympathien für Juden, für jüdisches Denken, für bestimmte Formen der Kunst, der entarteten Kunst, der nicht-deutschen Kunst und so weiter. Das macht viel aus von der Ängstlichkeit von Adorno und Horkheimer, die bis zu ihrem Lebensende geblieben ist, gegenüber nicht konstituierten Bewegungen. Das gilt auch für die Studentenbewegung gegenüber Adorno, und das gilt auch dafür, dass Horkheimer seine zweite Staatsbürgerschaft, die ihm durch Sondergesetz zugesprochen wurde, durch den amerikanischen Präsidenten nicht aufgegeben hat, weil er nicht sicher war nach 45, ob er sie nicht doch wieder gebrauchen könnte. Das sind Erfahrungen, die aus dieser Zeit kommen. Und die sind nicht kompensiert dadurch, dass eine relativ gesicherte, selbstbewusste Kindheit ein großes Vertrauen in die Welt oder sogar die Verliebtheit in die Welt, wie das Melanie Klein sagt, die Verliebtheit in die Welt, die eigentlich jedes normale, ausgebildete Kind hat, der Weg in die Welt mit großem Vertrauen. Auch das reicht nicht aus. Solche bestimmenden Angsterfahrungen auszugleichen. Also Promotion über Husserl, eine Arbeit über Husserl, dann Übersiedlung nach Wien 1925, Studium der Musik bei Alban Berg. Komposition und Eduard Steuermann Klavier. Das heißt, er kommt in diese Wiener Schule der Musik, der Schönberg-Schule, ist hier aktiv und hat hier die eigentliche Ausbildung, die eigentliche musikalische Ausbildung und gewinnt hier, obwohl er das doch auch weitgehend schon in Frankfurt hat in den frühen Jahren, das eigentliche Handwerkszeug für seine musiksoziologischen Schriften. Es gibt ja keinen Musiktheoretiker deutscher Sprache jedenfalls, der in vergleichbarer Weise eine Kompetenz besaß im Umgang mit musikalischem Material, mit Kompositionstechniken. Adorno hat wirklich die musikalischen Strukturen von innen her gesehen und behandelt. 1927 nach der Rückkehr nach Frankfurt, erste Versuche einer Verbindung von Musik. Also Rückkehr nach Frankfurt und doch erste Versuche, sich durch eine akademische Karriere auch ja, eine Existenz zu schaffen, wobei hier die Frage, welche Ausprägungen ein solches Untersuchungsfeld haben könnte, an dem sich die akademische Karriere orientiert, zunächst noch offen sind, aber immer stärker bezogen werden auf den Zusammenhang Musik, Soziologie, Philosophie und im verstärkten Maße Psychologie, das heißt Psychoanalyse. Die psychoanalytische Rezeption, die Rezeption der Psychoanalyse, auch hier ja eine eher diskriminierte, im medizinischen Schulzusammenhang diskriminierte Schule, wird sehr intensiv und sehr früh aufgenommen und anerkannt auch und als wichtig betrachtet für die Untersuchung der veränderten Subjektivität in dieser Zeit. Adorno gehört zu denjenigen Philosophen, kann man sagen, Horkheimer, zu den Philosophen, die die Bedeutung der Psychoanalyse für die Gesellschaftstheorie sehr früh erkannt haben. Denn Freud ist in den 20er Jahren noch nicht sehr bekannt und schon gar nicht anerkannt. Er hat ja auch Zeit seines Lebens mit den Medizinkollegen kämpfen müssen um Anerkennung und hat vielfach auch einen Kotau gemacht, methodisch gesprochen, vor einer, wie kann man sagen, vor der Körpermedizin, die vorherrschte, die eben viele der Dinge, die für ihn gerade in dieser Dialektik von Seele, Trieb und Körper liegen, nicht anerkannt. 1927, also Rückkehr und erste Versuche einer Verbindung von Musik und Ideologiekritik im Zusammenhang der Annäherung an den Kreis um Max Horkheimer. Die erste Habilitationsschrift, die er verfasst hat, der Begriff des Unbewussten in der transzendentalen Seelenlehre. Hier haben Sie also in dieser Schrift schon den Versuch, eigentlich die Seelenlehre, die transzendentale Seelenlehre, die Seelenlehre von Kant psychoanalytisch zu deuten. Er zieht sie zurück aus Gründen, die wir nicht genau kennen. Möglicherweise ist Adorno selber unzufrieden mit der Arbeit. Möglicherweise hat er auch gesehen, dass sie im akademischen Zusammenhang nicht akzeptiert wird. Wir wissen es nicht. 3 Jahre später habilitiert er sich dann mit einer ganz anderen Arbeit, einer nicht mehr philosophischen, sondern ideologiekritisch musiktheoretischen Arbeit, mit der Konstruktion des Ästhetischen bei Kierkegaard. Eine merkwürdige Verbindung von Ästhetik und Philosophie bei Kierkegaard. Sie wissen vielleicht, dass der frühe Kierkegaard ja sehr viel, also in Enten Eller, entweder oder, das sind musikalische Schriften, so wie bei Nietzsche, der frühe Nietzsche, in der Musik sich abgearbeitet hat an der europäischen Kultur. Und dort ist es der Don Giovanni-Mythos und Mozarts Don Giovanni, das im Vordergrund steht. Und in vielfacher Hinsicht orientieren sich die Schriften Kierkegaards an solchen Erfahrungen, ästhetischen Erfahrungen, selbst seine Religionskritik an dem orthodoxen Protestantismus Dänemarks ist noch bestimmt durch diese frühen ästhetischen Erfahrungen. Deshalb sagt er, die Konstruktion des Ästhetischen. Das ist die erste genuin adornische philosophische Schrift, 1931, die Konstruktion des Ästhetischen bei Kierkegaard, und sie enthält folgende Elemente. Also einmal diese ästhetische Seite, die jetzt aber nicht zuletzt auch, weil Kierkegaard selbst als abgesprungener Hegel-Schüler, also keinen hat er so gehasst wie Hegel, also ein in dem Milieu der Linkshegelianer studiert hat in Berlin und gerade die Vermittlung, den Vermittlungsbegriff kritisiert, weil ein Christ ist unmittelbar zu Gott. Und man nimmt ja nicht zufällig Kierkegaard als den Gründer des Existenzialismus, die Existenz vor Gott, die Erfahrungen vor Gott, die verschiedenen Stimmungen, die im Begriff der Angst, also einer Schrift bei Kierkegaard, da ist. Und in den philosophischen Brocken und in all diesen Schriften geht es um die Existenz des Menschen. Der kritisiert das Hegelsche System, der sagt, er baut ein riesiges Weltgebäude auf und wohnt in einer Hütte daneben. Das ist ein Widerspruch, der aufgelöst werden muss. Wir sind in dieser Paradoxie, in einem Gottesverhältnis verlassen, aber auch aufgehoben. Das heißt, ein sehr karges Christentum, ein dänisches Christentum des 19. Jahrhunderts. Oder schwedisch noch besser. Also das, was Ingmar Bergman beschreibt, ist eigentlich das Christentum. Bergman. Nicht dieses Quälende. Also quälerische. Das finden Sie in allen Schriften, jedenfalls in den späten Schriften von Kierkegaard. Und daneben, also das ist so die theologische Seite Kierkegaards, dann die ästhetische Seite Kierkegaards. Und nicht zuletzt eben diese Verneinung der Dialektik als ein Zentralpunkt. Und die dritte Seite ist aber die philosophische Dimension der Unbedingtheit von Reflexion, auch der immanenten Kritik und der Aufrichtigkeit des Denkens bei Kierkegaard und auch Nietzsche, die Adorno fasziniert. Diese Verbindungen bei Kierkegaard veranlassen offenbar Adorno, sich auf ein solches Werk einzulassen und jetzt die Dialektik zu entwickeln an einem nicht-dialektischen Denker. Nicht an einem, der genau, also Satz für Satz sagt, die Dialektik ist trügerisch, betrügerisch. Die Kirchenleute, die Kierkegaard angeht, das sind Dialektiker. Die verbinden Gott mit dem Teufel und kriegen das fertig, dass das also vereinbar ist. Die verbinden alles mit allem. Und dieser Eindruck, Karl Löwitt hat in seinem Buch über Nietzsche und Kierkegaard gesagt, das ist der Bruch, der Denkbruch im 19. Jahrhundert, der durch Kierkegaard und Nietzsche bezeichnet wird, auch noch durch Marx bei ihm. Also hier lässt sich Adorno ein auf eine Welt, in der die Vermittlungsebene der ästhetischen Sensibilität mit philosophischer Spekulation und den Rückwendungen zur Dialektik das bestimmende Element sind. Und das dialektische Denken wird bei ihm jetzt angewandt auf die Ästhetik immer stärker ideologiekritisches Denken. Das will ich Ihnen kurz erläutern, was das bedeutet. Ideologiekritisches Denken. Schon früh bei Adorno, bei Horkheimer hat das einen anderen Stellenwert, ist die Frage nach der Verknüpfung von Wahrem und Falschem in den geistigen Produktionen ein zentrales Motiv der Auseinandersetzung. Die Verknüpfung von Wahrem und Falschem. Oder noch genauer ausgedrückt, der objektive Schein ist nicht nur eine ästhetische Kategorie. Man sagen kann, dass das Kunstwerk ist auch Schein, objektiver Schein. Es ist ja nicht Realität. Es ist ja nicht so, wie eben ein Betrachter im Museum Franz Marx blaue Pferde sieht und sagt, ah, die Pferde sind doch nicht blau. Und Franz Marx sagt, das sind auch keine Pferde, das sind Bilder. Ist für ihn diese Frage des Scheins, des objektiven Scheins des Kunstwerks, verknüpft mit der Frage der wachsenden Bedeutung der Verdinglichung von Denken und künstlerischen Produkten. Verdinglichung. Verdinglichung bedeutet immer stärker, dass lebendige geistige Produkte den Charakter annehmen, als seien es Dinge und Waren. Dinge und Waren. Aus ihnen ist der lebendige Geist der Arbeitskraft des Produzierenden vergessen. Und sie werden so behandelt, als hätten sie keinen, wie Adorno sagt, Gestehungsprozess, Produktionsprozess. Das Verdrängen des Produktionsprozesses, in dem was sich objektiv zeigt als Dingwelt oder als Warenwelt der Künste oder wie immer, wird zur entscheidenden Herausforderung für die immanente Kritik, Adornos. Den Wahrheitsgehalt der Produkte nachzuprüfen. Was ist wahr an einem Kunstwerk? Was ist wahr an einem Gedicht? Was ist wahr an einer musikalischen Komposition? Was arbeitet in den Kompositionen so, dass man sagen kann, das eine ist wahr, das andere nicht? Und wie verknüpft sich das mit dem Falschen, das darunter steckt? Wir werden das im Einzelnen noch behandeln an bestimmten Beispielen, weil das ist ganz zentral, diese Ideologie, kritische Dimension, die mit der Adorno arbeitet. Denn da geht es wirklich nicht darum, das Schafen und Böcken zu trennen, die Welt. Klassische Kunstwerke sind wahr und die neuen Kunstwerke sind falsch, schräg, schief, atonal. Was gibt es in dieser Welt alles, was den alten Harmonievorstellungen nicht mehr geht? Ist das falsch? Gerade für einen, der von der Ästhetik herkommt, von der ästhetischen Produktion, von der Musik, muss natürlich Stravinsky 1913 oder also Feuervogel oder die oder das, was später erscheint, davon Schönberg, Alban Berg, Wozzeck. Was sind die Wahrheitskriterien für solche Werke, die gar nichts mehr mit der alten, mit den alten Tonalitätsbezügen und den Harmonievorstellungen zu tun haben? Ich meine, dass die Nazis das einordnen in die Kunst, in die entartete Kunst. Nicht? Die Nazis sind ja diejenigen, die Schafen und Böcken erscheinen, aber das sind nicht die einzigen. Nicht die rümpfenden Nasen von wohlgebildeten Bürgern gegenüber expressionistischen Gedichten, gegenüber Morgenstern und anderen. Aber das hat ja noch Versform. Es gibt ja viel Zerfallenderes. Trakel und andere. Das heißt, Adorno lässt sich hier auf die Wahrnehmung der veränderten, in sich gebrochenen Welt durch die Kunst ein und stellt die Wahrheitsfrage an diese Kunst und lässt es völlig auf sich beruhen. Er lässt es nicht auf sich beruhen, aber es ist nicht für ihn das Problem, dass die Kunst der Fuge von Bach, das wohltemperierte Klavier, große Stücke der Musikgeschichte sind. Ganz im Gegenteil. Adorno gehört zu denjenigen, die sehr früh, also schon als sie noch nicht 30 sind, den Versuch machen, gerade die Schönberg-Schule einzubeziehen in die große Tradition von Bach und Beethoven. Nicht also einzubeziehen in diese Tradition. Er hat auch selber komponiert. Einige Stücke habe ich auch von ihm gehört. Sie haben mir nicht besonders gefallen. Aber das liegt da, dass mein eigenes Gehör eben so verbildet ist durch Beethoven und Mozart. Und ich finde es einfach viel besser als, ja, sehen Sie, das sollte nicht geschehen. Das sind Vorurteile und dagegen hat Adorno Zeit seines Lebens gekämpft. Es gibt Hörgewohnheiten, aber es gibt natürlich auch die Störung von Hörgewohnheiten. Ach so, ja, Bekenntnis zu meinen Irrtümern. Ja, das ist auch lobenswert, kann das sein. Aber es ist eher ein Mangel. Ich habe so nie verstanden. Ich habe die theoretischen Ansätze von Adorno in der Musiktheorie verstanden, aber ich habe es nicht sinnlich nachvollziehen können. Ich erinnere mich an eine Vorführung im Studentenhaus in Frankfurt, wo Adorno versuchte, Beethoven-Sonaten so in ihren subkutanen Strukturen aufzulösen. Subkutan, also was in der Struktur ist, um zu zeigen, dass gerade für die Schönberg-Schule und Webern, Anton Webern und Alban Berg diese Substrukturen abgelöst von dem sinnlichen Beiwerk das Entscheidende ist. Und das stößt etwas auf unsere, also jedenfalls auf meine Hörgewohnheiten, dass mir dieses sinnliche Beiwerk doch ganz angenehm ist. Also, es war jedenfalls nicht so richtig zu genießen. Auch die Substrukturen der Appassionata waren nicht zu genießen. Also, ja, sagt er, das dauert Jahrhunderte, bis sich die Sinne umstellen, verändern, entwickeln, reicher werden. Und gewiss ist es auch so, es ist keineswegs zufällig, dass fast ein Jahrhundert Bach vergessen war. Der alte Bach ist der beginnenden Klassik ein zu großer Strukturalist, ein zu komplexer Komponist gewesen, sodass schon die Söhne, die Bach-Söhne, alle anders komponiert haben. Das kann man natürlich noch jetzt auf Sohn-Vater-Problematik zurückführen, dass die nicht so komponieren wollten wie der Vater. Aber gleichwohl ist es erst Mendelssohn 1840, der die Matthäus-Passion wieder aufführen lässt. Das heißt also, Bach ist bei wenigen großen Komponisten, der späte Mozart hat Bach studiert, noch einmal, und Beethoven auch, aber es ist nicht konzertgängig gewesen. Insofern gibt es auch Hörgewohnheiten einer Zeit, in der dann bestimmte musikalische Werke nicht akzeptiert werden und nicht aus Gründen, dass man sie nicht kennen möchte, sondern zum Teil tut es weh und es ist störend. Musik wird störend oft empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden ist, nicht? Und diese Veränderungen der Sinne, die Veränderungen der Sinne in solchen Milieus ist für Adorno auch das Problem der Musikpädagogik. Er sagt auch, Erziehung, Bildung und Lernen spielen eine Rolle in diesem Zusammenhang der Veränderung der Wahrnehmung von Strukturen. Ich wollte hier nur darauf hinweisen, dass dieser Erfahrungszusammenhang, der primäre Erfahrungszusammenhang, der aus der Musik kommt bei Adorno, aus der Familie, geprägt durch zwei libidinös besetzte Frauen auch, die Mutter und die Tante, die Tag und Nacht spielten, ich glaube, so ist es gewesen. Er hat das auch irgendwo mal ausgedrückt. Tag und Nacht spielten, sodass er auch gar nicht umhin konnte zuzuhören. Bedeutet allerdings auch, dass hier das Unbewusste, was arbeitet, auch die unbewusste Kreativität, auch das Bedürfnis, Komponist zu werden, bei ihm sehr stark ist. Und er wollte auch diese musikalische Karriere wählen, nehmen, hat sie dann aber nicht, hat sie aus, geschlagen aus Gründen, die ich auch nicht kenne. Weil es ist, glaube ich, nicht der Druck des Vaters gewesen. Bei Horkheimer ist der Druck des Vaters sehr stark gewesen, bei Adorno nicht. In seiner Berufswahl, der war froh, der Vater war froh, dass er einigermaßen im Kopf in Ordnung war. Und das war mehr, als der Vater hätte erwarten können. Und das hat ihn nicht unzufrieden gemacht. Insofern war der Druck des Vaters, spielte keine Rolle. Ich denke daran, dass bei Adorno dieses Bohrende im Denken, dieses Akribische auch im Denken. Adorno ist ja überhaupt nicht einer, der so im Großen und Ganzen denkt. Er hat die Bögen, aber das präzise Ideologiekritik lebt von der Präzision des Beweises oder des Widerlegens des Details. Nicht des einen Gedichtes, ja des einen Wortes, das Ernstnehmen der Sprache, die Sprachvermitteltheit des Denkens und die Notwendigkeit, in der Sprache zu sagen, was eigentlich nur schwer zu sagen ist oder gar nicht zu sagen ist. Ich habe das also im Beispiel Hegels, des Kotainos, zu demonstrieren versucht, dass die Sprache das Medium ist, das die Trennungen und die Wunden schlägt und gleichzeitig heilt. Und das einzige Medium ist. Sodass bei Adorno immer das Musikalische, der musikalische Ausdruck dann doch immer noch Bedarf des begrifflichen Ausdrucks. Und das macht auch seine Kompositionen schwieriger. Sie sind gedacht, sie sind durchdacht. Und möglicherweise ist das einer der Gründe, das zu erkennen, dass man kein großer Komponist ist, sondern eben eher einer, der Kompositionen analysiert, also dass der begriffliche Vorgriff immer dazwischen steht, einer der sehr intimen Gründe, zu sagen, das ist also eine Karriere, die kann nicht in gleicher Weise meine kreativen Möglichkeiten ausdrücken, wie jene Form der Verbindung von Philosophie und Musikkritik. Lassen Sie mich noch nachtragen zu der Horkheimerschen Biografie. Ich werde dann morgen versuchen, den institutionellen Zusammenhang, das Institut zu kennzeichnen. Das ist ja so die Basis, das Gerüst, das institutionelle Gerüst dieser Frankfurter Schule mit vielen personellen Kooperationen zu diesem Institut. Also was die Personen betrifft, kann man sagen, dass die zwei Figuren Adorno und Horkheimer Adorno, die eigentlich Produktiven dieses alten Instituts sind bis in die 70er Jahre hinein dieses Institut geprägt haben. Aber das Institut als Institution, als geregelter Betrieb der Erziehung, der Bildung, auch der politischen Agitation, die sich darauf richtet, ist doch eine Art Kristallisationspunkt dessen, was kritische Theorie ist. Und keiner der anderen Philosophen hat so ein Institut gehabt. Das erregt natürlich nicht nur Freude, sondern auch viel Neid. Kaffee Marx hat man es in den 20er Jahren genannt, das Institut für Sozialforschung. Kaffee Marx, sehr liebevoll und gleichzeitig ein bisschen abwertend. als ob es nur um Gerede gegangen wäre, um Small Talks, dass man da redete. Und insbesondere ist es abwertend genannt worden von jenen, die wollten, dass sich das eindeutig zuordnen lässt, politisch. Kommunistischen Partei, zur Sozial, egal wohin, aber irgendeine politische Zuordnung. Das haben sie nicht getan. Glaube ich aus guten Gründen damals nicht. Also Horkheimer, ich habe gesagt, 1895 geboren. Dann seine große Freundschaft zu Friedrich Pollock, der dann als der Ökonom des Instituts fungierte, einiges geschrieben hat über die Planwirtschaft nach der Oktoberrevolution der Sowjetunion und empirische Forschungen nach dem Krieg geleitet hat. Bei Horkheimer ist der Mensch, der die finanzielle Seite des Instituts in Ordnung gehalten hat, der Ökonom und der Tag- und Nachtgesprächspartner von Horkheimer, Friedrich Pollock. Dann 1916 Einberufung zum Militär, aber ist nicht zum Einsatz gekommen. Er ist in München geblieben und ist also kein Kombattant, hat die Uniform angehabt, aber ist nicht an die Front gekommen. Dann 1919 nachgeholtes Abitur in München, also immerhin schon 24, als er Abitur macht, da war Adorno schon promoviert. Mit 21 hat er promoviert. Auch hier etwas versetzt in den Karrieremustern, sehr verschieden. 1919, 22 Studium in München, in Frankfurt, Freiburg, wo er auch mit Heidegger und Husserl, also wegen Husserl ist er hingegangen. Aber Heidegger hat er kennengelernt. Es hat nie eine wirkliche Verbindung zu Heidegger gegeben. Ganz im Gegenteil, dieser Heidegger hing beiden ganz schwer im philosophischen Magen, wenn man so sagen darf, als ein unverdaulicher Brocken. Es hat dann nie Sympathien gegeben, wie zum Beispiel bei Herbert Marcuse, Heidegger. Oder, was noch näher liegt, Hannah Arendt zu Heidegger. Heidegger hat eine sehr, sehr umfangreiche Schule gebildet. Viele, kann man sogar sagen, sind abgefallen von ihm. Aber Freiburg war eigentlich das philosophische Zentrum der aller jener Traditionen, die nichts mit Marx und Hegel zu tun hatten, Natürlich hat auch die heideggische Philosophie Hegel rezipiert und Kant rezipiert, aber hier setzt sich etwas fort von der Phänomenologie Husserls, aber so, dass auch Husserl die Irrationalisierung seiner Phänomenologie nicht akzeptierte. Und einem der Schüler sagt er, also der bei ihm promovieren wollte, bei Husserl, aber auf keinen Fall dürfen Sie ein Heidegger werden. Auf keinen Fall darf die Arbeit in diese Richtung gehen. Husserl ist eben ein Traditionalist im europäischen Rationalismus von Descartes, Kant und so weiter und bleibt das auch. Also Heidegger und Husserl trifft er, hört sie wohl auch. Dann 1922 Promotion mit Summa Cum Laude in Frankfurt bei Hans Cornelius. Und er wird Assistent bei Cornelius, was die erste Stufe für ihn auch war, einen institutionellen Kontakt zur Universität zu bekommen. Und hier beginnt dann eben eine sehr folgenreiche Freundschaft Horkheimers. Sie sehen, es sind auch sehr viele persönliche Bezüge, die eine Rolle spielen mit Felix Weil, einem großen Getreidefabrikanten. Das heißt, der eine ist Weinhändler, der andere Textilfabrikant und der dritte Getreidefabrikant, große Getreideumschlagsplätze in Lateinamerika. Also es sind reiche, begüterte Leute, die hier sind. Und das hat die Armen, die Plebejer, die aufgestiegen sind, so wie Brecht und Weil und andere, die nicht so natürlich auch mit Misstrauen erfüllt, was die wohl im Schilde führen. Die hätten es ja eigentlich gar nicht nötig, so zu denken. Oder das Denken ist schief. Also viele solche plattmaterialistischen, vulgärmaterialistischen, Invektiven in den intellektuellen Kreisen Deutschlands gegenüber den Frankfurtern kommen daher, dass man sagt, Getreidefabrikant, Weingroßhändler, Söhne, große Textilfabrikssöhne machen sich zusammen und untersuchen die Armut. Wie ist das komisch? Nicht so heißt es auch in Brechts Journal, Arbeitsjournal. Nicht? Also haben sich zusammengetan, um die Armut zu untersuchen und wissen nicht, dass sie selber Ursachen der Armut sind. Das sind Vorurteile, also sehr, sehr, sehr, sehr weitlaufende Vorurteile, jetzt im neutralen Sinne gesprochen, es sind Urteile, die ihren Wahrheitsgehalt daraus ziehen, dass eigentlich ein reicher Mensch, ein begüterter Mensch, der es nicht nötig hat, eine Karriere zu beschreiten, die das Risiko auch des Scheiterns enthält. Warum tut er das? Warum tun die das? Warum tun die sich da zusammen? Und natürlich weiß Horkheimer auch, dass sich diese Vorurteile auf ihn richten. Das gilt im Übrigen genauso für Bloch, der aus armen Verhältnissen kommt. Nicht der ja auch ein Immigrant noch in mehrfacher Hinsicht ist, dann auch noch aus der DDR flüchtet. Horkheimer hat in der Dämmerung sich einmal darüber Gedanken gemacht über die revolutionäre Karriere. Und auch das ist ihm dann 1968 also vorgehalten worden, diese Stelle aus der Dämmerung, wo er sagt, die bürgerliche Denkweise ist dem Wirtschaftssystem angepasst, mit dem sie entstanden ist. Bürgerliche Denkweise. Bei der politischen Bewegung, welche die gegenwärtigen Gesellschaftsformen durch eine bessere zu ersetzen strebt, hört die Gültigkeit der herrschenden Denkgewohnheiten auf, weil sie nur in vielfach vermittelter und uneigentlicher Weise unter der Macht der ökonomischen Gesetze des Kapitalismus steht. Bei jeder schlecht geführten Unternehmung im Kapitalismus ist automatisch für Regulierung gesorgt. Die Feststellung, dass die Leitung unfähig sei, wird bewahrheitet, indem das Geschäft bankrott macht und seine wirtschaftliche Funktion in Zukunft von anderen besser erledigt wird. Es gibt also einen objektiven, vom Kritiker unabhängigen Maßstab der Ausführung gesellschaftlicher Tätigkeit. Er beruht darauf, dass überall, wo im kapitalistischen System für eine Arbeit Verwendung da ist, sich auch die Menschen finden, diesen die sie in einer dem Stand der Produktionskräfte entsprechenden Weise tun. Wo ein Ausfall eintritt, findet sich sogleich Ersatz für die proletarischen Führer. Und das führt er jetzt an. Gilt aber diese Ersetzbarkeit keineswegs. Der Platz jener, welche erschlagen oder kampfunfähig gemacht sind, wird schlecht und recht aus den Reihen der Kämpfenden ausgefüllt. Meist schlecht, denn der Gegner weiß, die zu treffen, welche ihm gefährlich sind. Das ist immerhin nach der Ermordung von Rosa Luxemburg Karl Liebknecht geschrieben. Die Welt, in der die proletarische Elite heranwächst, sind keine Akademien, sondern Kämpfe in Fabriken und Gewerkschaften, Maßregelungen, schmutzige Auseinandersetzungen innerhalb oder außerhalb der Parteien, Zuchthausurteile und Illegalität. Dazu drängen sich keine Studenten wie in die Hörsäle und Laboratorien der Bourgeoisie. Die revolutionäre Karriere führt nicht über Bankette und Ehrentitel, über interessante Forschungen und Professorengehälter, sondern über Elend, Schande, Undankbarkeit, Zuchthaus, ins Ungewisse, das nur ein fast übermenschlicher Glaube erhält. Von bloß begabten Leuten wird sie daher selten eingeschlagen. Das heißt, Horkheimer weiß darum, dass hier sich die Karrieren, die bürgerlichen Karrieren und die Karrieren also von Revolutionsführern unterscheiden und nicht einfach auf eine Linie zu bringen sind. Aber er weiß auch, dass die Seinsabhängigkeit, die gesellschaftliche Seinsabhängigkeit, die das eine erzeugt und das andere erzeugt, nicht existiert. Viele der proletarischen Führer kommen auch aus dem bürgerlichen Lager. Es liegt auch nahe, dass sie daher kommen, das Bildungsniveau, ihre Ausbildung. Selten, dass eben Sattlermeister, so wie Ebert und andere, Bebel, aus Handwerkskreisen kommen, Liebknecht nicht und viele andere, auch Marx nicht. Marx wächst in einem großen bürgerlichen Milieu, Bildungsmilieu auf mit Bezügen eben zum preußischen Adel. Nicht nur durch seine Frau, durch Jenny, sondern auch durch ihn. Nicht der Graf von Westphalen ist einer seiner großen Förderer. Das heißt, in bestimmten gesellschaftlichen Situationen, sagt Horkheimer, sind eben, und darauf will er hinaus, diejenigen, die Bildungsmöglichkeiten haben, auch verpflichtet, sich auf die andere Seite der Barrikade zu begeben. Und für ihn hat sich eine solche Entscheidung herausgebildet, eben sich nicht damit abzufinden, eine bürgerliche Karriere zu machen, die er ja trotzdem gemacht hat. Aber es ist nicht gleichgültig, wie man sie macht. Ich würde nach wie vor sagen, es ist nicht gleichgültig, ob man eine kritische Theorie entwickelt, ob man ein Institut gründet, ob man Untersuchungen über die Vorurteile macht, über Autorität und Familie, oder ob man in einem normalen akademischen Betrieb so macht, weitermacht, dass eben diese Form der Gesellschaftskritik, der Ideologiekritik nicht zum Tragen kommt. 1926 bis 30 ist er Privatdozent in Frankfurt. 1926 heiratet Horkheimer Rose Christine Ricker, die Frau, deren Herkunft ich etwas beschrieben habe. Aber es ist nicht zufällig, dass 1926 ist, weil er gesagt hat, also ein Privatdozent, der Professor werden will, darf nicht in wilder Ehe, oder von dem darf man nicht annehmen, dass er in wilder Ehe lebt. Deshalb hat er sie geheiratet. Das ist nicht der Grund, warum er sie geheiratet hat, aber warum er sie jetzt geheiratet hat. ist der Grund. 1930 Berufung zum Ordinarius für Sozialphilosophie und zum Direktor des Instituts für Sozialforschung. Und hier entstehen Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie. Und Sie haben in der Biografie jetzt von Adorno, wenn Sie die Zeit nehmen, 1928, 1931 arbeitete er als Redakteur einer Musikzeitschrift, Musikzeitschrift Anbruch. Und 1934 bis 1937, nach dem Entzug der Venia Legendi, im September 1933, die Nazis hatten es sehr eilig mit dem Entzug einer solchen Venia Legendi, das heißt der Fähigkeit zu der Berechtigung zu lehren an der Universität, kommt er nach England ans Merton College in Oxford und heiratet dann Margarete Karplus, die mit der er dann auch bis zu seinem zu seinem Tode verheiratet ist, eine ausgebildete Chemikerin. Also die ist wohl eine große, auch bedeutende Chemikerin gewesen. Ja, also verkörperte etwas das Realitätsprinzip bei ihm. Sogar das, nämlich in Frankfurt in der Senckenberg-Anlage, wo sich der Kampf um eine Ampeleinrichtung, die er führte, etwa 10 Jahre nicht durchsetzen konnte, war es für ihn auch wichtig, dass Gretel ihn sicher über die Straße brachte.